Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Place your turntable in front of your guests. Ja, heute Sunday Eve Experiment, I'm back vom Urlaub. Und das geht scharf nach ein paar Flaschen Wein und einem Bier und einer Pizza. Sind wir heute hier im Studio mit DJ East und haben 2 Stunden erstmal seinem Mix gelauscht, den ihr hier im Hintergrund schon hört. Und der die nächsten 2 Stunden hoffentlich euch genauso erfreut wie uns. Mit East werden wir halt jetzt noch ein bisschen reden über die ganze Szene hier in Dresden, über ihn, wie auch immer. Doch an dieser Stelle sage ich, hört erstmal rein und bis in ein paar Minuten. We'll be right back. Collins, Miss yeah. Collins, are you somebody? Yes, I am somebody. Well, she's a lady. Right lady. On. Mr. Yeah. Ray, are you somebody? Yeah, right. Are you somebody, Brother Pinkney? You damn right. You sure got a lot of grip to say that. Yeah. Are you somebody, Brother Pat Parker? Damn right, I'm somebody. Yeah. Well, what about you, Salaam Aleikum? Well, Salaam Aleikum. Mm-hmm. You know, we speak of love and happiness. Yeah. To me, happiness is... Fred Wesley playing his horn. Right.

that's stalking his prey. He don't wanna let it get away. So he's easily, easily. Slick as a cat. To write your name down, don't you try to fly out of town. You see, he's slick, and he can't be tricked. He ain't never made a mark. He could not hit. Oh, easily, slick as he can. Wäre doch die erste Frage, wie kommst du deinen Namen East? Ne? Willst du sagen? Ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ja, East hat gerade hier so schön erzählt, wie er zu seinem Namen kommt. Und jetzt nochmal für alle nach draußen. Sandro, bitte repeat. Also ihr wart ja auch alle mal in der Berufsschule, aber vielleicht hattet ihr ja nicht so eine Idioten hinter euch sitzen wie ich. Ich hatte damals ein Hockeyshirt an, weil wir waren ja schon ein bisschen hip-hoppig unterwegs, so circa 94. Ne? Und damals war ja auch noch diese Band East 17 ganz groß am Start. Und da fiel den Jungs halt nichts Besseres ein, als mich halt East 17 zu nennen. Wegen der 17 auf meinem Rücken. Und ich habe gesagt, Jungs, das geht so nicht. Und seitdem haben die dann gesagt, okay, du, dann sagen wir nur noch East zu dir. Ich sage, okay. Und als ich das erste Mal vom Adams gefragt wurde, wie ich denn mich als DJ nenne, habe ich gesagt, East, ne? Und seitdem bin ich halt DJ East. Ich sage auch gerne, The Sun Rises in the East. So, ne? Ja. Ja, schöne Sache. Manche suchen ewig nach einem Namen. So kann es auch gehen. Und du bewegst dich in der Hip-Hop-Szene hier in Dresden seit Anfang an oder hattest du schon mit anderen Styles probiert? Also ich habe halt angefangen mit Hip-Hop und zwar so... Also hören tue ich Hip-Hop schon seit 89. So fing halt an, DT64, Yosho, André Langfeld, der ja auch kürzlich da war. Und hab da halt immer mitgeschnitten und fand das halt, ist eine super Sache, super Musik und das war halt mein Ding. Dann 94 habe ich meinen ersten Plattenspieler mir erspart und habe halt angefangen, Platten zu sammeln. Und habe so in meinem Kämmerlein halt für mich angefangen, so ein bisschen aufzulegen. Mit einem Technics und mit einem angetriebenen, keine Ahnung, Plattenspieler. Ja, und bin dann halt 95 das erste Mal hier in Dresden dazu zu kommen, irgendwo aufzulegen. Ausschließlich Hip-Hop natürlich. So, viel halt mit dem Adams unterwegs gewesen früher. so circa 98, also diese ganzen Dusty Fingers rauskamen, diese Compilations, Strictly Breaks und so weiter, hat man halt ein bisschen, habe ich mich halt damit befasst, mal so mir das mal genauer reinzuziehen, sprich die ganzen Originale. Ich muss mal eben hier. Dankeschön. Und ja, irgendwann 2001 dann für ein Martel irgendwo aufgelegt, so zack, Funk, Oldschool. Und ja, seitdem ging das dann halt los, dass ich halt auch als Funk-DJ gebucht werde, nachdem ich halt eine Zeit lang kaum noch irgendwelche Gigs hatte, so, weil ich da halt einfach so mein Ding gemacht habe. Ja, und inzwischen halt finde ich es eigentlich ganz angenehm, so für einen Martel da immer wieder aufzulegen, so die ganze Funk-Geschichte, Oldschool und so weiter. Und lege aber auch gerne in der Schleife auf, wo man da halt wirklich mal ein paar andere Sachen spielen kann. Also man hat ja auch ein paar Elektroplatten und dieses und jenes und versuche halt auch verschiedene Styles miteinander zu mixen dann. Was natürlich jetzt bei Martel auf seinen Veranstaltungen nie so funktioniert. Aber ich finde es halt interessant, irgendwie generell so alles miteinander zu verarbeiten. Also kann rockig sein, kann elektronisch sein, kann Prodigy sein. Und ja, ansonsten so den ganzen neuen Hip-Hop-Kram, da habe ich eigentlich gar keinen Bezug mehr zu. Das ist nie mein Ding. Ist auch nie mein Style. Deswegen habe ich auch immer einen Vollbart meistens. Aber das macht ja nichts. Es ist schon mal eine reale Einstellung, Sandro. Ich sag mal Underground Rules. Und du sagst ja gerade hier 95, dein erster Gig, sag ich mal. Oder dein erster offizieller Gig. Da gibt's ja eigentlich dieses Jahr noch was zu feiern. Liegt da noch was an, oder? Gibt's erst nächstes Jahr ein Spät-10-Jähriges von dir als Party, möglicherweise? Ich möchte hoffen. Ich denke, na, wir können ja fast jeder Party gut feiern. Und wir würden einfach mal sagen, lass es mal die Silvesterfatsche sein bei Martel. Da lassen wir es mal krachen, so richtig, am Ende. Okay, das ist so ein Wort. Also an alle, die Silvester noch nichts vorhaben, 31.12., whatever. Special Party Hip-Hop, Grasscore Veranstalter, also der gute liebe Martel, der auch schon bei uns war. Mit natürlich hier dem East. Wer noch? Kannst du das verraten? Ich weiß es leider noch nicht. Ich denke, das wird so die ganze Familie da sein. Der Biss, der Danik, hoffen andere Leute noch. Es wird auf jeden Fall ein guter, bunter Abend, musikalisch gesehen. Okay, ich glaube, ich werde mal vorbeischauen und gebe mal weiter an den Rick. Ja, dazu möchte ich noch was sagen, weil letztens habe ich mit Martel geredet. Es findet im Whatever statt und der gute Martel meinte, er lädt halt nur Leute aus dem Bekanntenkreis ein, sprich Zugang nur mit Gästeliste. Falls jemand zuhört und meint, er möchte unbedingt Silvester im Whatever mit den Leuten feiern, schreibt doch bitte an info@bang eine Mail. Ich würde mich dann darum kümmern, dass demjenigen eine dieser Einladungen erreicht. Als spezielles Angebot an dieser Stelle. Lasst es euch nicht entgehen. Gut, DJ East. 10 Jahre Dresden, momentan Resident Oldschool Funk beim Martel. Wie gehen momentan so die Partys ab? Ich oute mich mal als derjenige, der noch nie bei einer Oldschool Funk Party war. Lohnt es sich da vorbeizuschauen? Definitiv. Also die letzten Partys haben immer gezeigt, dass so circa um 12:30 die Leute nicht mal reingekommen sind, weil es einfach zu voll war. Und es macht halt mordsmäßig Spaß, die Leute gehen ab. Du kannst halt dort in der Scheune halt auch ein paar Sachen spielen, die jetzt zum Beispiel da bei der neuen Geschichte auf Straße E einfach nicht funktionieren würden, weil da ein ganz anderes Publikum hingeht. Also definitiv die Oldschool-Funk-Partys da unten in der Scheune, super Sache. Ich empfehle es dir. Komm vorbei, schreib dich auf die Gästeliste. Martel, ich hoffe, das geht klar. Super. Wann ist die nächste? Da liegt doch glatt ein Flyer auf dem Tisch. 10.12. DJ Stöcker Stereo aus Hamburg. Und was ist das? DJ East. Das bin ich. Dann am 10.12. in der Scheune. Ne? Geht los. Und für alle, die noch mehr Infos brauchen, ich sage an dieser Stelle www.bang.de. down. Let's have a meeting. Girls, let's have a meeting. Gesellschaft auch vergessen, was ich spiel. Bin kaum in die Regen her. Ja, dieser Glut ist jetzt wieder schon zu viel. Bin kaum in die Regen her. Schatten sind da und mir wird sich das Ziel. Bin kaum in die Regen her. Drum war alles sehr zu schwer. Bin kaum in die Regen her. Drum war and it's on its way to the top. Step up front, you dig. Get down with the bus stop. May I have your attention, please? Every town, the gang's out that digging, getting down. The hippest way to get downtown shop, hook up with the cool gang, dance the bus stop. You plan to ride, deck out in your fancy clothes. We got leaning caps and gangs to hats, that's where it goes. Bus stop. Step up, get in line. Cut a few steps for all time. Stay loud, say stop while loading. Hey gang, the bus is approaching. Du hast schon gesagt, Schleife, bist du noch ab und an, gibt es da dem nächsten Date, was du hier nochmal durchsagen möchtest? Nee, da steht jetzt momentan noch nichts fest, aber wir wollen halt auf jeden Fall, ich denke Anfang nächsten Jahres mal wieder was machen. Ich denke da Martin und ich, der DJ Diner und der DJ East zusammen, das wird auf jeden Fall auch eine super Sache, würde ich sagen. Okay, hat das was eigentlich im Rahmen mit dieser Maxi-Disco-Geschichte zu tun, was wo auch der Thilo mit dabei ist, oder macht ihr da wirklich was Eigenständiges? Geplant ist es wohl im Rahmen dieser Maxi-Disco-Veranstaltung. Und es wird auch auf jeden Fall Maxi-Disco werden. Definitely. Okay, da freuen wir uns auch schon mal alle drauf und ich kann nur empfehlen, Maxi-Disco ist der Runner. Ja, Sandro, neue Frage, neues Glück. Gibt es eigentlich so von dir Projekte, die du selber machst, außer jetzt auflegen, also selber produzieren oder, weiß ich nicht, pornofilmischen Drehen oder irgendwas anderes? Hättest du da irgendwie einen Schmankerl auf Lager oder könntest du da was posten? Nee, da kann ich eigentlich nichts posten. Ich bin ja so ein Typ, der es ja nicht mal schafft, für seine Freundin zum Geburtstag ein Mixtape zu machen. Aber ich habe das dann irgendwann mal gemacht, definitiv, ne? Ich habe ja auch mal eins besungen, aber das möchte ich jetzt hier nie nochmal live darbieten. Also ich mache eigentlich sonst zu Hause ganz, ganz selten mal ein bisschen Sound so für mich, aber das ist nichts, was irgendwie die Öffentlichkeit hören sollte, unbedingt. Nö. Ich lege eigentlich nur auf und bin halt auch kein Tape-DJ. Da haben ja nur auch schon einige Leute immer mal gefragt, hier, kannst du mal irgendwie was, mir mal was aufnehmen? Sogar der Paketmann, der mir immer meine Platten vorbeibringt. Da habe ich gesagt, hier, kannst du mal? Ich sag so, boah, du, schlecht. Also da bin ich halt echt ein bisschen zu faul irgendwie und man ist halt auch so, also ich würde es halt auch immer live mixen. Und da ist man dann halt auch mit verschiedenen Passagen einfach nicht zufrieden und schon geht es dann einfach nicht weiter. Also ich habe halt früher mal angefangen, mal ein paar Tapes zu machen, so, aber das ist halt alles nur für mich privat oder für die Mutti, ne? Oder dann natürlich auch für meine Freundin. Ich habe es ja dann irgendwann geschafft. Nach einer Schleife-Veranstaltung, das muss ich erzählen. Es war früh um 4, ich bin nach Hause gekommen. Alkoholpegel war super. Und da dachte ich, Mensch, du, ich bin heiß. Dann habe ich halt einfach mal für meine Freundin ein Tape gemacht und die hat sich auch sehr gefreut. Ja, Sandro, da wollte ich an dieser Stelle doch glatt eine Widmung an deine Freundin durchgeben, die natürlich am selben Tag Geburtstag hat wie ich. Haben wir ja letztens im Whatever festgestellt. 2 Stunden heute von dir, gewidmet an sie mit ein bisschen Interview zwischen uns. Und ich hoffe, sie freut sich. Ich hoffe, du gibst ihr natürlich die Sendung. Und nochmal nachträglich alles Gute an deine junge Freundin. Tja, du heute zum ersten Mal bei uns. Ich hoffe, dir gefällt's. Es ist geschmeidig. Der Rotwein schmeckt, das Bier war auch super. Es ist warm. Es ist schön am Ende. Super, das hören wir gerne. Und das ist dein erstes Interview. Wie kommt es denn, dass du noch nicht in Dresden, wenn du jetzt schon 10 Jahre hier unterwegs bist, zu einer Radiosendung eingeladen wurdest? Ja, ich bin ein scheiß DJ, ich weiß es nicht. Nein, also es gab jetzt schon mal ein paar Jungs, die halt gefragt haben, hier, nächste Sendung machen wir mal mit dir und so weiter. Kommt jetzt vielleicht. Ich denke so, ich hatte ja so ein bisschen meine Phase, in der ich halt einfach nirgendwo wirklich aufgelegt hatte. Das fing ja dann erst mit dieser ganzen Funk-Geschichte wieder an. Und ich denke, in nächster Zeit wird man vielleicht hier und da von mir noch ein bisschen was hören. So. Also, ne, ich bin auch eigentlich eher ein Eigenbrötler. So. Deswegen, ich halte das Mikrofon noch ganz komisch. Also, ein bisschen, ne? Nichts gegen Eigenbrötler und ich sag mal, nach da draußen, wem die Sendung gefällt, wer den East auf seiner Party hören möchte oder whatever, schreibt uns einfach, wie auch immer, und wir vermitteln weiter. Hast du eine Homepage, wo die Leute eventuell sich... Nee, keine Homepage. Ich habe eine E-Mail-Adresse, aber die habt ihr dann am Start. Ja, wir vermitteln dann weiter. Juhet! Also das ist ja eigentlich nur ein Hobby von mir, ne? Das ist ja jetzt nicht so, ich verdiene damit ja auch kein Geld. Martel hier, wir müssen da mal nochmal drüber reden. Martel, du bist der Gast in unserer nächsten Sendung, da werden wir die Sache mal ausführlich diskutieren. Ja, haben wir jetzt den toten Punkt schon wieder erreicht oder fällt dir spontan noch etwas ein, Hagenblau? Ja, Wunderpunkt, toter Punkt, hoffe ich nicht. Also Murke ist auf alle Fälle sehr dick, die da uns präsentierst und präsentiert hast. Hut ab, also sehr viele Schmankerl dabei, die ich selber gerne in meiner nicht geringen Platten- oder sehr geringen Plattensammlung hätte. Ansonsten muss ich sagen, ja, Ende der Sendung ist noch nicht erreicht, weil ich merke gerade, dem Rick ist noch was eingefallen. Jetzt waren gerade so schön über die 2 Stunden Musik sprach. Sandro, gibt es da eventuell die ein oder andere Lieblingsplatte, die du heute hier mitgespielt hast, über die du was sagen möchtest? Ach mein Schatz, Breezy, 90% of me is you. Und umgedreht, ne? Also Gwen McRae ist schon so ein super Teil auf jeden Fall. Ansonsten der ganze Rest, was ihr so hört, das sind alles super schöne Funk- und Soul-Platten, wo sich die ganze Hip-Hop-Welt dran totgesampelt hat, definitiv. Und für alle Hip-Hopper, hört euch das einfach mal an. Ihr erkennt da auf jeden Fall das ein oder andere Sample mal wieder. Ne? Und ja, es gibt auf jeden Fall definitiv einige Platten, die man jetzt hier gar nicht so aus dem Stegreif so nennen kann. Sehr viele gute Sachen wurden damals live gespielt. He'll make you a slave, then put you in your grave. He closed the door. You'll be the devil is done. Don't you leave out of control. The devil is done. Don't see me to get yourself. What's going down in the pimp on the corner? looks like the sharpest cat in town. Jungle rule, can't be no fool. Might get caught by the hook of a crook. Hard time for cool. Look out, Jake, what you say? What you carrying, brother? I hope you're clean, cause the man is mean. Oh, don't come another further. We all know the answer. We'll come out in time. I might even carry some of your load right along with mine. Thank you, man, Mr. Flea, cause I must be Hercules. I must be Hercules. Like the bird on the wing, I just wanna be free enough to do my thing. I can feel the pressure from every side. If you're not gonna help, don't hurt, just pass me by. No. I must be Hercules. Jungle rule, can't be no fool. Devil is on the loose, no cool. Got your feet in the sand. Got to be down with the cats around, and still got to face the man. Talk about me if you please, but I must be Hercules, Hercules. I must be Hercules. Ducking rocks, catching stone. Newton, how can I survive what's going on? Big steel borrow. Somehow I've got to make it till tomorrow. Can't depend on no one else. The hard way, I've got to save myself. Must be Hercules. I must be Hercules. Talk about me if you please. I must be Hercules. Thank you. She's here, Mr. Johnson. Okay, thank you very much. Granny, they're expecting you. You're a little late, so come right this way. Start right in, okay? What? Say it now. Yes. Say it now. Yeah. Me and the Ohio Player gonna tell you about a worm. He's the funkiest worm in the world. Okay, say it, fellas. There's a worm in the ground, yes it is. That's yeah. Right. The bigger the pill, baby. Call me the big pill. Dr. Funkenstein, the disco fiend with the monster sound. The cool goo with the bum transplant. Hip bone connected to my thigh bone connected to my leg bone connected to my ankle bone. I get so hung up on bones. A Dr. Funkenstein here. Preoccupied and dedicated to the preservation of the motion of hips. On my ego. Hit me with the one and then. If you like, hit me again. We love to fuck a sty. Dr. Funkenstein, king of the funk, yeah. Swift lipping, ego tripping, and body snatch. Don't blow your mind. Coming to you directly from the mothership. Pulling up the last leg. Of the P-Funk. Yeah. Well, all right. Dr. Funkenstein. Yeah. Don't funk with your mind. Let me hear it for me. Take my body, give it to mine to funk with the rest. Hit me with the one and win. If you like, hit me again. Well, we right. Love to funk a style. A microbiologically speaking, when I start churning, burning, and turning, it'll make your atoms move so fast, expanding your molecules. Causing a friction fire, burning you on your neutron, causing you to scream, hit me in the proton, baby. Y'all got your sunglasses on out there. on my ego. We'll be right back. Do it again. Do it. warm by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. So just let me breathe in private, 'cause each time break down and cry. Oh, baby, walk on by. Mm-hmm. I just can't get over. So if I seem broken in two, please walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have. Dein Mix habe ich ja schon gemerkt. Deine Skills, Scratching, geht das noch weiter? Machst du wirklich so eine Performance oder legst du am Abend eine Performance hin, wo gedoubled wird, wo halt ganz schnell gemixt wird und wo du den Leuten halt noch irgendwie mit Einsatz von allen Körperteilen zeigst, dass du der hipste DJ bist? Ja, ich bin definitiv nicht der hipste DJ und so viel gedoppelt wird bei mir nicht mehr. Das stammt halt noch aus meiner Hip-Hop-Vergangenheit, wo man natürlich einige Maxis doppelt hatte. Und jetzt im Funk-Bereich ist es halt für mich schwierig, da viel zu doppeln, weil ich einfach die Platten nicht doppelt habe. Aber ich sage ja, wenn die Technik da wäre, könnte man sich damit auch noch mehr beschäftigen und dementsprechend steil gehen. Ja. Da wir ja gerade einen Hip-Hop-DJ sitzen haben, ich habe dich ja letztens auch schon gefragt, hast du eventuell noch ein paar Tipps an die Newcomer da draußen, was sie beachten sollten, wenn sie die Skills üben wollen? Also ich finde, definitiv ist immer wichtig, mixen zu können, was natürlich beim Funk, wie ihr dann auch hören werdet, nie immer so einfach ist, weil einfach die Sachen live gespielt sind, du kannst es halt nicht oft ineinander pitchen, man muss halt eigentlich cutten. Ich habe halt heute ein Set gelegt, wo ich einfach mal ein paar Platten mehr oder weniger für euch abgespielt habe, um die sich einfach mal anzuhören in voller Länge zum Teil. Ich finde, das A und O ist halt das Mixing, also Platten ineinander mischen, die müssen aufeinander passen, sollte stimmig sein und Scratchen ist natürlich auch eine Sache, die nicht zu verachten ist. Ich sage einfach Learning by Doing. Es gibt auch jede Menge Videos und DVDs draußen, wo man sich das abgucken kann. Also einfach machen. Bock drauf haben und machen. Also mir hat das auch niemand gezeigt. Ich habe mir das halt alles so mehr oder weniger selbst beigebracht. So über die Jahre halt. Und ja, je älter man wird, ne, und desto routinierter wird das. Und am Ende werde ich mal so groß wie der Peter. In Sachen Scratching und Mixing. Er ist noch jung, aber er ist nicht mehr klein. Peter Scratch am Ende. Ja. Grietz. Grüße auch von uns, Peter. Dich wollen wir auch noch haben. Aber das machen wir mal ganz in Ruhe und ich denke mal, das wird schon klappen, dass du demnächst auch mal hier auf unserer Couch sitzt. Gut, ich übergebe nochmal an den Hagen für eventuell letzte Worte. Okay, letzte Worte wieder mal von mir. Wir sind am Ende angekommen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Infos wie immer info@bang.de und auch für Kontaktdaten hier vom DJ Ease. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Sonntagabend und wir hören uns in 14 Tagen wieder und ja, tschüss von mir und tschüss vom Ease. Ja, tschüsschen, ne? Wir sehen uns dann demnächst wieder. In verschiedenen Partys am Ende. Und Special am 10.12. in der Scheune natürlich, zur Oldschool-Punk-Funk-Party. Oldschool? Muss ich noch was einwerfen, dieses... Ach nee, ihr sendet das ja erst am Sonntag. Nee, also ihr wart dann sicher, wenn ihr das hört, dann hoffentlich auch bei dieser Harlem-Geburtstagsfatsche jetzt am Samstag. ne, dann ja, sehen wir uns auch schon dort. Oder haben wir uns dort gesehen am Ende? Ne? Sowas Blödes. Was für ein Zufall, verdammt. Ich muss nochmal abgeben. Jetzt ist es raus, jetzt ist es raus. Es ist nicht live. Aber so, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Sendung. Und in dieser Sache einen wunderschönen Abend und bis bald. Ja, bevor ich wirklich hier Schluss mache, Is, möchtest du noch jemanden grüßen? Also ich grüße Brisi, Manisi, Verschisi in die Hisi, always am Stisi. Ich grüße den Martin, den DJ Diner, ich grüße den Biss, ich grüße den Dani, den Danik, den Peter, ich grüße auch den Mülli und ich grüße auch den Thomas und alle, die mich lieb haben. Und den Martel, tschüss. Ja, Martel, sei auch ganz lieb gegrüßt von uns. Wir knuddeln wieder auf der nächsten Party, wenn ich am Start bin. Real Hip Hop at whatever. Bye. Understand the time is running out. I understand the time.